Unser nächstes Stück ist Westerland von den Ärzten. Vielen Dank. Wo sind denn meine Mädchen? Wieder 1,60. Ja, geil. Immer die gleichen Sprüche.